الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alle Subkubet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Thema der heutigen Predigt, meine lieben Geschwister, bevor ich darüber spreche, möchte ich kurz sagen, dass wir angehalten sind, verpflichtet sind, die Abstandsregelungen einzuhalten. Wir haben nur eine Ausnahmeregelung erhalten, dass wir während des Gottesdienstes, während des Gebetes an sich in diesen 5 Minuten zusammenstehen dürfen. Und deswegen, liebe Geschwister, bitten wir euch darum, um Unterstützung, wenn wir die Iqama ausrufen, dass ihr hier im Raum zusammenrückt und dass die Brüder, die oben sind, in der zweiten Etage oben bleiben, nicht runterkommen, damit die Brüder von draußen den Raum unten und oben nach und nach füllen können. Barakallahu fikum. Das Thema der heutigen Predigt ist, den Verstand der Überlieferung vorzuziehen. Allah hat den Verstand erschaffen und demnach ist er ein unvollkommenes Geschöpf. Denn alles außer Allah ist unvollkommen. Es ist ein unvollkommenes Geschöpf, das durch die Rechtleitung des Koran geführt werden muss. Zu den übelsten Neuerungen unserer heutigen Zeit gehört es, diesem Geschöpf, diesem Verstand den Vorzug gegenüber der göttlichen Offenbarung zu geben. Genau dadurch sind Sekten der Vergangenheit wie die Khawarij und die Mu'tazila entstanden. Sie gebührten den koranischen Versen, prophetischen Überlieferungen nicht den nötigen Respekt. Sie haben nicht verstanden, dass die Aufgabe des Verstandes es ist, die Offenbarung zu verstehen. Neue Ereignisse wie das Gebet im Flugzeug oder zum Beispiel das Fasten an Tagen, wo die Sonne nicht unter oder nicht aufgeht, richtig einzuordnen. Oder die Schöpfung Allahs Azza wa Jalla zu entdecken und zu verstehen, wie man sie zugunsten des Menschen einsetzen kann. Der Verstand hilft auch beim Abwägen von Vor- und Nachteilen, wenn man zum Beispiel einen Ehevertrag eingehen will oder einen Kaufvertrag oder ähnliches. Aber ansonsten müssen wir höllisch aufpassen, dass wir diesem Verstand mehr Aufmerksamkeit schenken, als ihm eigentlich zusteht. So sagte Abu Zinat, einer der Imame der Tabi'in, rahimahullah, die Gesetze und die Wahrheit sind oft im Widerspruch zur eigenen Meinung. Die Gesetze, die im Koran vorkommen, das Sünden des Propheten vorkommen, sind oft im Widerspruch zu dem, was du mit deinem Verstand denken würdest. Dann sagt er, dazu gehört, dass eine menstruierende Frau das Fasten nachholt, das Salah hingegen nicht. Und warum ist das so, dass die menstruierende Frau das Fasten im Ramadan nachholen muss, aber die Gebete, die sie dort gemacht hat, nicht? Ganz einfach, weil es so überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Khalifa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, wenn es in der Religion um die persönliche Ansicht ginge, wenn es um den Verstand ginge, so wäre das Streichen auf der Unterseite der Ledersocken sinnvoller als oben. Doch ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über die Oberseite seiner Ledersocken strich. Schon damals, liebe Geschwister, es gibt eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man zu Hajj geht und sein Opfertier mit sich nimmt im arabischen Hadi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Umra mit der Hajj zusammengefasst und dann hat man wenn man dann verreist, nimmt man sein Hadi-Tier mit und er hat, alayhi salatu wassalam, dieses Tier gebrandmarkt. Das ist eine Sunna. Man brandmarkt es, markiert es an seinem Höcker, sodass es blutet und eine Wunde hinterlässt, damit, falls das Tier unterwegs verloren geht zum Beispiel, damit niemand, wenn er es unterwegs auffindet, zum Beispiel schlachtet und davon isst. Oder er sagt, es gehört jetzt mir, ich verkaufe es oder ich verschenke es oder was auch immer. Sondern damit er es mitnimmt und erst im Al-Haram geschlachtet wird für die armen und bedürftigen Menschen dort. Damals schon, früher schon, nach der Zeit des Propheten, gab es manche Leute, die gesagt haben, die hatten diese Sunna nicht. Die haben gesagt, das ist Verstümmelung. Das ist Tierquälerei, das darf man nicht machen. Und dadurch widerspricht ihre Aussage diesem authentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist höchst gefährlich, denn Allah tabaraka wa ta'ala sagte, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Der Verstand kann das Verborgene nicht erfassen und sein Glaube, der Glaube an das Verborgene, al-Ghaib, gehört zu den edelsten Eigenschaften des gläubigen Menschen, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagte, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Könnt ihr euch einen Fluss vorstellen, das kein Ufer hat und ohne eine Ausgrabung im Boden, über dem Boden, oberhalb des Bodens fließt? Könnt ihr euch einen goldenen Baum vorstellen, der Früchte trägt? Oder einen Trinkbecher aus Silber, der gleichzeitig durchsichtig ist? Naja, wir können uns das nicht vorstellen, aber im Paradies gibt es das. Warum thematisieren wir das alles heute? Denn durch das Zusammenleben mit Nichtmuslimen kommt sehr oft der Vorwurf, in eurer Religion wird das und das gesagt. Bei euch im Koran steht das und das drin. In eurer Hadith steht das und das drin. Das kann aber nicht richtig sein. Das kann nicht die Wahrheit sein, wenn das von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Nun, jeder von uns hat natürlich bei so einer Sache das Gefühl, dass er seine Religion verteidigen will, weil er glaubt, diese Religion kommt von Allah tabaraka wa ta'ala. Und wie kann er jetzt in diesem Fall einfach die Sache so stehen lassen? Ja, aber wenn du keine Argumente hast, kein Wissen hast, keine Ayat hast, keine Hadith hast, keine Argumente hast, religiöse Beweise hast, dann bleibt ja nur noch übrig dein Verstand, deine Logik. Und dann passiert es leider, dass man oft abirrt und Dinge leugnet, die Teil unserer Religion sind, wenn auch unabsichtlich. Manchmal sucht man sogar nach irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen Gelehrten, die irgendwann mal irgendwas Abwegiges vielleicht gesagt haben. Hauptsache, sie stärken die eigene Position. Und man versucht, für alles eine wissenschaftliche Erklärung zu finden. Sogar für die Zeichen Allahs, was heute viele als Wunder bezeichnen. Aber Allah nannte sie Ayat, wir nennen sie Ayat, das ist besser. Wie zum Beispiel sagen sie, der Mond hat sich nicht wirklich gespalten in zwei Teile und der eine war auf dem einen Berg und der andere war über dem anderen Berg, sondern das kam den Menschen nur so vor. Und sie sagen, nicht wirklich sind Steine auf Abraha geregnet worden vom Himmel und seine Elefanten, sondern sie wurden von Pocken befallen. All dies nur, um dein Gegenüber zufriedenzustellen. Aber ist das deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es, Allah, deine Aufgabe ist es, dass du dich Allah unterwirfst und über ihn die Wahrheit sagst. Und wenn du gefragt wirst, zum Beispiel, ist es erlaubt, Heuschrecken oder Hyänen zu essen, dann sagst du, wenn Allah und sein Gesandter das erlaubt haben, dann ist es erlaubt. Du musst es ja nicht unbedingt essen. Oder wenn du den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hörst, Sahih Bukhari, wenn eine Fliege in das Getränk von einem von euch fällt, dann soll er sie ganz hineintauchen und dann entfernen. Denn in einem ihrer Flügel liegt Krankheit und im anderen Heilung. Dieser Hadith ist wahr. Keiner hat dir gesagt, dass du unbedingt trinken musst. Aber du darfst den Hadith nicht verwerfen, nur weil es dir nicht gefällt. Denn Allah tabaraka ta'ala sagte, sinngemäß übersetzt, aber nein, das heißt, sie glauben nicht, sie sind nicht gläubig bei deinem Herrn, sie sind nicht eher wahrhaftig gläubig, bis sie dich zum Richter über all ihre Zwistigkeiten machen, alle Angelegenheiten, die uneinig sind, machen sie dich zum Richter darin. Und dann, wenn du entschieden hast, keinerlei Zweifel über dein Urteil hegen, das heißt, sie haben im Innersten nichts gegen dein Urteil, o Gesandter Allahs, und sich diesem in vollkommener Ergebenheit unterwerfen. Sie sind auch dann vollkommen zufrieden mit dem Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum al-istislam. Nas'al Allah azza wa jalla an yaj'alana wa iyyakum muslimina haqqan. Nastaslimu liqala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وأن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. وأن نقدم ذلك ونقدسه ونرفعه فوق عقولنا وفهومنا إنه سبحانه وتعالى هو الموفق سبحانه وتعالى. إخوتي في الله أطلب منكم كما ذكرت لكم أن تتقربوا الآن حتى نقيم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنعى الفحشاء المنكر. وأرجو من الإخوة في الفوق ألا ينزلوا. Die Brüder oben bitte nicht runterkommen. Über die Hände Moschee bitte rücken langsam nach vorne. Barakallahu fikum. Sie haben das Vorrecht, weil sie vorher da waren. Und die Brüder von draußen sollen langsam bitte hineinkommen. Sie sagten noch ein, wir lassen noch ein bisschen Zeit, damit wir alle Barakallahu fikum gemeinsam unser Gebet verrichten. Und bitte füllt erst den Raum unten. Füllt erst den Raum unten. Und die Ordner achten bitte darauf. Erst den Raum unten füllen und dann die zweite Etage füllen. Und dann draußen das Zelt und die Klassenräume und die Garage. Wir haben Alhamdulillah genug Platz. Wir wollen nicht, dass irgendjemand draußen beten muss in der Kälte. Barakallahu fikum. Da sagt Allah, innen drin ist noch genug Platz. Bitte von draußen könnt ihr alle reinkommen. Sagt Allah.